liebe Freunde, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Astro-Plauderstunde. Wenn man als Astronom mal in einer Kneipe oder während einer Party angesprochen wird, was machen Sie so? Ach, Sie sind Astronom. Dann kommt natürlich immer die klassische Frage, und was machen Sie tagsüber? Und dann kommen die drei wesentlichen Fragen. Die kommen fast immer. Die eine Frage ist, was sind schwarze Löcher? Die zweite Frage ist, wie ist das Universum entstanden? Und die dritte Frage ist, sind wir allein im Universum? Und zu dieser Frage will ich Ihnen heute mal was erzählen. Es geht um die Frage, gibt es eigentlich um andere Sterne Planeten? Gibt es sogenannte extrasolare Planeten? Extrasolar, solar kommt von Sonne. Extra heißt von der Sonne weg, also andere Gestirne. Dazu ist zunächst einmal zu sagen, alle Fixsterne, alle Sterne am Himmel sind selber Sonnen. Das heißt, die haben ihre eigene Energieproduktion, sie fusionieren Atomkerne in ihrem Innern, also Wasserstoff wird zu Helium fusioniert. Und die Energie dieser Sterne ist die Energiespende für alles, was um sie herum ist. Für die Erde ist natürlich die Sonne der wesentliche Energiespender. Und wir wissen von unserem Sonnensystem, um die Sonne herum drehen sich Planeten, also im Innern Merkur, Venus, dann kommt die Erde mit ihrem Begleiter Mond, dann kommt der Mars, dann kommt eine Wolke aus Asteroiden, dann kommt der Jupiter, dann kommt der Saturn, dann der Uranus, der Neptun und zuletzt der Pluto. Und manche meinen, außerhalb des Plutos gäbe es noch einen Planeten, den Trans-Pluto. Aber das ist wieder eine Geschichte für sich, da kommen wir vielleicht ein andermal drauf. Die Frage ist, gibt es um andere Sterne Planeten? Und diese Frage ist ganz eng verbunden mit der Frage nach den Außerirdischen. Denn Leben gibt es nur auf Planeten. Innerhalb von Sternen oder auf Sternen selber, da kann kein Leben existieren. Die Oberflächen von Sternen sind so heiß, da bleibt kein Auge trocken und natürlich auch kein Molekül erhalten. Die Oberflächentemperatur der Sonne zum Beispiel sind 6000 Grad und da schmilzt dann alles dahin. In unserem Sonnensystem gibt es überhaupt keine kein Leben auf dem Planeten. Auch der Mars-Asteroid, der in den letzten Jahren so zu so großer Furore geführt hat, dass die NASA gemeint hat, auf ihm wären irgendwelche Lebensspuren vom Mars zu erkennen, hat sich inzwischen als reine Chemie, und zwar als reine irdische Chemie, erwiesen. Alle Moleküle, die man darauf gefunden hat, beziehungsweise Vorstufen von Molekülen, sind leider, leider auf der Erde entstanden, vielleicht sogar in den Laboratorien derjenigen, die diesen Meteoriten untersucht haben. Und die Raumsonden, die wir direkt zu den Planeten geschickt haben, Voyager und jetzt die Galileo-Sonden, die zeigen uns, dass die Oberflächen der äußeren Planeten und auch deren Monde alle so völlig anders sind als das, was man sich vorstellt. Es gibt kein flüssiges Wasser, beziehungsweise die Atmosphären haben einen ungeheuren Druck. Jupiter zum Beispiel hat einen wahnsinnigen Druck an der Atmosphäre von mehreren tausend Atmosphären Druck. Das heißt also, wenn es dort Lebewesen gibt, dann sind die flach in jeder Beziehung, die werden einfach zusammengedrückt. Oder der Mond Io um den Jupiter herum, der hat solche vulkanischen Ausbrüche, die Massen weit in die Atmosphäre dieses Mondes hinausjagen. Es sind alles ziemlich lebensunwirtliche Umstände. Und wenn wir nach draußen blicken, dann sehen wir eben jede Menge Sterne und wir wollen wissen, gibt es um diese Sterne herum Planeten? Das Dumme an den Planeten ist, dass sie selber keine Energie spenden. Das heißt, wenn wir einen Stern am Himmel sehen, und ich überzeichne das jetzt mal ganz deutlich, einen Stern als einen ganz weißen Fleck, der strahlt, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit, in seiner unmittelbaren Nähe die kleinen Planeten zu finden, die ja selber nicht strahlen. Das heißt, wir sehen nicht, wenn wir auf einen Stern blicken, die Planeten, die um ihn kreisen, das sehen wir alles nicht. Also wie können wir dann überhaupt feststellen, dass es Planeten um andere Sterne herum gibt? Nun, die Antwort auf die Frage ist ganz einfach. Durch ihre Schwerkraft. Schwerkraft, Gravitation, ist die wesentliche Kraft, die im Universum wirkt, die also auf Massen wirkt und die nur auf große Massen wirkt. Die beste Schwerkraft, der beste Effekt der Schwerkraft, den wir kennen und den deutlichsten, den wir spüren, ist zum Beispiel, wenn man an der Nordsee Küste Urlaub macht. Man kommt morgens an, das Wasser ist weg und es braucht 6 Stunden, um wiederzukommen. Und dann ist es wieder weg. Dann, wenn man baden gehen will, normalerweise ist dann immer Ebbe, dann ist dann das Wasser wieder weg. Also Ebbe und Flut. Ebbe und Flut kommt dadurch zustande, dass der Mond die Erde so anzieht, wie die Erde den Mond anzieht. Und der Mond der Erde ist schon ein Riesenteil. Im Übrigen, ein so großer Mond stünde der Erde dienstgradmäßig sozusagen gar nicht zu. Der Mond, den wir haben, der ist viel zu groß für die Erde. Aber das ist auch eine andere Geschichte, die werden wir ein andermal behandeln. So ein Mond, wie wir ihn haben, der müsste eigentlich um so einen Riesenplaneten wie den Jupiter herumfliegen, der 300 Mal schwerer ist als die Erde. Aber dieser Mond zieht also gewaltig an der Erde, zieht an den Gesteinsmassen der Erde und am Wasser. Und so läuft um die Erde herum immer eine Wasserwelle, nicht nur eine Welle von Gestein, die langsam wie eine Welle hochgeht und dann wieder runter, sondern es läuft auch eine Wasserwelle drumherum. Und die Wechselwirkung zwischen Erde und Mond, die Gezeiten, die dort entstehen, die reiben. Die haben beim Mond dazu geführt, dass seine Eigendrehung völlig verschwunden ist. Der dreht sich nicht mehr, der zeigt uns immer dieselbe Seite zu. Und auf der Erde hat er dazu geführt, dass die Erddrehung abgenommen hat. Die Erde hat also heute einen Tag von 24 Stunden, ohne den Mond hätte sie einen von 6 Stunden. Und diese Wechselwirkung kommt dadurch zustande, dass die beiden gleiche Massen haben oder ähnliche Massen haben. Wenn ein Planet ist naturgemäß viel, viel leichter als ein Stern. Das heißt, die Auswirkungen, die ein Planet auf einen Stern haben kann, die sind natürlich viel kleiner. Der Schwerpunkt zwischen Planet und Stern liegt irgendwo ganz nah an dem Stern. Nun, Schwerpunkt, was heißt das? Nehmen wir mal an, wir haben hier also sowas wie eine Schaukel. Und wenn wir zwei gleich schwere Partner haben, dann ist der Schwerpunkt dieser beiden Partner genau in der Mitte. Wenn jetzt einer der Partner immer kleiner wird, immer leichter wird sozusagen, hier, dann muss sein Hebel immer größer werden und damit das noch so klappt, muss der Schwerpunkt systematisch in die Richtung des schweren Partners gerückt werden. Und bei einem Planeten, der selber sehr viel leichter ist als der Stern, gibt es also einen Schwerpunkt, der in der Nähe des Sterns liegt. Und man kann herausfinden, dass etwas an dem Stern zieht aus seinem Spektrum. Nur was ist ein Spektrum? Jeder Stern strahlt Licht ab und dieses Licht ist für uns, was wir von der Sonne bekommen, ist weiß. Wir können aber mit unseren Spektrographen können wir das Licht auseinandernehmen und wir auseinanderziehen und wir stellen fest, das Licht besteht aus Linien, aus sogenannten Spektrallinien. Und diese Spektrallinien haben gewisse Frequenzen bzw. Wellenlängen. Und wenn also die Sonne auf uns zukäme, dann würde die Strahlung ins Blaue verschoben und wenn sie von uns wegfliegt, wird sie ins Rote verschoben. Das nennt man den Doppler-Effekt. Das kennen wir alle von den Krankenwagen oder von der Formel-1-Strecke. Wenn wir direkt am Rand stehen, dann sehen wir, wenn die Quelle auf uns zukommt, wird sie immer lauter, die Frequenzen werden immer höher und wenn sie von uns wegfahren, werden sie immer kleiner. Dieser Effekt, den macht man sich zunutze, wenn man nach Planeten sucht um andere Sterne herum. Denn die Planeten ziehen an dem Stern ein wenig, sodass die Spektrallinien des Sterns sich ein wenig von uns wegbewegen. Das heißt, sie werden ins Rote verschoben. Die wackeln also ein bisschen. Wenn der Planet dann auf der anderen Seite ist, dann kommt der Stern ein bisschen auf uns zu. Er wird ins Blaue verschoben. Diesen Effekt kennt man vor allen Dingen von Galaxien, von Milchstraßen her, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit von uns wegbewegen, teilweise bis zu 100.000 Kilometer pro Sekunde. Und dann kann man sich gut vorstellen, 100.000 Kilometer pro Sekunde, schauen Sie nicht so ungläubig hinter der Kamera, ist tatsächlich so. Und dann ist natürlich die Verschiebung der Spektrallinie unglaublich stark. Bei den Planeten haben wir es mit Verschiebungen zu tun, da geht es um Meter pro Sekunde, also um Geschwindigkeiten, die wir vom Auto her kennen. 50 Kilometer pro Stunde sind einige Meter pro Sekunde. Und das muss gemessen werden. Und es ist tatsächlich gemessen worden. Wir haben tatsächlich um andere Sterne herum, und zwar um andere sonnenähnliche Sterne, Planeten entdeckt. Nur was man da entdeckt hat, das war eine riesige Überraschung. Nochmal in Erinnerung, unser Sonnensystem, also was wir sagen würden, ein gutes, ordentliches Sonnensystem, da sind die kleinen, erdähnlichen Planeten sind innen. Merkur, Venus, Erde, Mars, das sind alles Felsbrocken. Draußen sind die großen, die Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und der Pluto, der aber wahrscheinlich ein entlaufender Mond vom Uranus ist. Sodass man erwartet hat, dass wenn man große Planeten findet, und natürlich findet man am ehesten große Planeten, weil die haben natürlich die stärksten Störungseffekte auf die Sterne, wenn man große Planeten findet, dann werden die schon so weit weg sein, wie der Jupiter bei uns weg ist. Also die Erde ist 8 Lichtminuten von der Sonne weg, der Jupiter ist 5-mal so weit weg, also 40 Lichtminuten. Also die Erde ist 150 Millionen Kilometer weg, der Jupiter entsprechend 5-mal weiter. Das hatte man erwartet. Was hat man gefunden? Was völlig anderes. Planeten, die so schwer sind wie der Jupiter, die aber nur 23 Lichtsekunden von ihrem Hauptgestirn weg sind. Als diese Planetenentdeckung publik wurde und in den entsprechenden Medien verkauft wurde als wesentliche Entdeckung auf der Suche nach Leben, da habe ich nur gelacht. Denn ein Planet, der 23 Lichtsekunden von seinem Zentralgestirn weg ist, bei dem ist der Teufel los. Das ist Dantes Inferno par excellence. Die Oberfläche hat eine Temperatur von 1500 Grad Celsius. Und das ist nun wirklich nicht unbedingt besonders lebenswert. Diese Dinge drehen sich in 4 Tagen um ihr Zentralgestirn. Das Jahr ist also sehr kurz da. Und das sind sicherlich keine Planeten, auf denen es Leben geben kann. Und wir haben inzwischen einige dieser Systeme entdeckt. Und immer sind Jupiter-ähnliche Planeten, die sind sehr, sehr, sehr nah. Vor allen Dingen, und das ist das Überraschende, es muss sich um Felsenplaneten handeln. Warum? Nun, wenn ein großer Planet wie der Jupiter so nah an seinem Zentralgestirn dran wäre, wie wir das gemessen haben, nämlich nur 23 Lichtsekunden, dann würde der aufgrund seiner Größe, würde der die Oberfläche des Sterns überdecken. Das heißt, wenn wir den Stern anschauen im Teleskop, dann müssten wir sehen, wie seine Lichtkurve sich ändert, so alle 4 Tage. Ne? Immer dann, wenn der Planet vorbeisaust, sehen wir, dass das Licht weniger geworden ist und muss das Licht rauf und runter gehen. Und bei den Sternen, wo man bis jetzt solche Jupiter-ähnlichen Planeten entdeckt hat, sieht man nichts. Das bedeutet, sie müssen sehr kompakt sein, sie müssen sehr klein sein. Immerhin wissen wir aber die Massen. Die Massen können wir bestimmen aus diesem Doppler-Effekt, den wir in den Spektrallinien sehen. Und eine Jupiter-Masse, wie gesagt, sind 300 Erdmassen, ist immerhin schon etwas. Man kann sogar ausrechnen, dass bei der Entstehung eines Sonnensystems so zwischen 300 und 500 Erdmassen an Felsengestein da sind. Der Rest ist alles Gas. Das würde bedeuten, dass bei diesen Planeten, die man da gefunden hat, die gesamte Felsenmasse in einem einzigen Planeten steckt. Dass überhaupt nichts mehr übrig bleibt für die anderen. Es kommt dazu, dass man heutzutage sich nicht ganz sicher ist, ob die Planeten, die man da entdeckt hat, wirkliche Planeten sind. Also solche, die selber keine eigene Energieproduktion haben. Oder ob es sich um sogenannte braune Zwerge handelt. Braune Zwerge, das sind Sterne, die noch keine richtigen Sterne geworden sind, weil ihnen die Masse fehlt. Denn die Masse ist dafür verantwortlich, welcher Druck im Innern existiert. Und nur der Druck muss hoch genug sein, damit im Innern eines Sterns Kernfusion, also die Verschmelzung von Atomkernen, sich abspielt. Und so ist man heute in der wissenschaftlichen Landschaft sehr stark am Diskutieren, sehen wir eigentlich wirklich Planetensysteme oder sehen wir eher Doppelsternsysteme, wo der eine Stern es nicht richtig geschafft hat zu zünden. Das ist eine Diskussion, die heute in der wissenschaftlichen Literatur nach wie vor geführt wird. Aber immerhin, wir sind in der Lage, heutzutage wirklich die Frage zu beantworten, gibt es Planeten oder gibt es solche Körper um andere Sterne herum, die man als Planeten ansehen könnte. Das war am Anfang der ganzen Überlegung ja gar nicht glaubt, wir es überhaupt von der Instrumentierung her schaffen können. Heute wissen wir, wir schaffen es. Und die neuen Teleskope, die es gibt, die werden uns die Möglichkeit geben, noch genauer zu messen, noch viel genauer hinzuschauen und unter Umständen sogar erdähnliche Planeten festzustellen. Denn das große Problem ist natürlich, erdähnliche Planeten sind klein und verursachen nur ganz winzige Dopplerverschiebungen in den Spektrallinien. Und ob wir das schaffen werden, das ist eine Frage der nächsten 5, 6 Jahre. Ich bin sehr gespannt, ob es in anderen Sonnensystemen auch erdähnliche Planeten gibt. Wir werden sicherlich noch eine ganze Menge davon hören. Denn das Thema "Sind wir allein im Universum?" ist eines der zentralen Themen, die die Öffentlichkeit an der Astronomie interessiert. Und wir werden weiter dahinterher sein mit allen Methoden, die die Astronomie anzubieten hat.